Die Acherei. Viele Tage waren Bastian und seine Gefährten nun schon unterwegs, und die drei letzten davon waren sie über diese Hochebene geritten. Das Wetter hatte sich von Tag zu Tag verschlechtert und der Boden war durch Regen und Schnee zu einem Gemisch aus Schlamm und scharfkantigen Steinbrocken geworden, das das Vorankommen immer mühsamer machte. Sie alle, sogar der Glücksdrache, waren der Meinung, sie befänden sich auf der Suche nach dem Weg, der Bastian in seine Welt zurückführen würde. Auch Bastian glaubte es. Er wusste selbst nicht, dass er Atreus' Vorschlag eigentlich nur aus Freundschaft und aus gutem Willen beigestimmt hatte, dass er es sich in Wirklichkeit aber überhaupt nicht wünschte. Aber Phantasiens Geografie wird durch die Wünsche bestimmt, ob sie einem nun bewusst sind oder nicht. Und da Bastian es war, der zu entscheiden hatte, in welcher Richtung sie weiterzogen, kam es, dass ihr Weg sie immer tiefer nach Phantasien hineinführte. Das Land war inzwischen felsig geworden und Atreo, der von einem Erkundungsflug zurückkam, meldete, er habe wenige Meilen voraus einen kleinen Talkessel erspäht, der verhältnismäßig guten Schutz gegen den Wind böte. Wenn er recht gesehen habe, so gäbe es dort sogar mehrere Höhlen, in denen man vor dem Regen und Schnee Unterschlupf finden könnte. Es war schon später Nachmittag und höchste Zeit, einen geeigneten Lagerplatz für die Nacht zu suchen. So waren alle über Atreus' Nachricht erfreut und trieben ihre Reittiere an. Der Weg verlief auf dem Grund eines von immer höheren Felsen eingeschlossenen Tales, eines ausgetrockneten Flussbettes vielleicht. Nach etwa 2 Stunden war der Kessel erreicht, und tatsächlich fanden sich mehrere Höhlen in den Wänden ringsum. Sie wählten die geräumigste und machten es sich darin behaglich, so gut es ging. Die drei Herren suchten in der Umgebung reisig zusammen, und bald brannte ein prächtiges Feuer in der Höhle. Die nassen Mäntel wurden zum Trocknen ausgebreitet, die Pferde und die Mauleselin hereingeholt und abgesattelt, und sogar Fuchur, der sonst das Übernachten im Freien vorzog, rollte sich im Hintergrund der Höhle zusammen. Im Grunde war der Platz gar nicht so ungemütlich. Als sie beim Essen saßen, bat Atreo: »Bastian, erzähle uns, wie du zu uns gekommen bist.« »Das weißt du doch. Du hast mich doch zur kindlichen Kaiserin gebracht. Ich meine vorher, in deiner Welt. Wo warst du da und wie ist alles gekommen?« Und nun erzählte Bastian, wie er Herrn Koriander das Buch gestohlen hatte, wie er damit auf den Speicher des Schulhauses geflohen war und dort zu lesen begonnen hatte. Als er anfangen wollte, von Atreus' großer Suche zu berichten, winkte dieser ab. Es schien ihn nicht zu interessieren, was Bastian über ihn gelesen hatte. Stattdessen interessierte ihn Genaueres über das Wie und Warum von Bastians Besuch bei Koriander und seiner Flucht auf den Speicher des Schulhauses zu erfahren. Bastian dachte angestrengt nach, aber er fand nichts mehr davon in seinem Gedächtnis. Alles, was damit zusammenhing, dass er Angst gehabt hatte, dass er dick und schwach und empfindlich gewesen war, hatte er vergessen. Seine Erinnerung war bruchstückhaft, und diese Bruchstücke schienen ihm so fern und undeutlich, als habe es sich nicht um ihn selbst, sondern um einen anderen gehandelt. Atreo fragte ihn nach anderen Erinnerungen, und Bastian erzählte von den Zeiten, als seine Mutter noch gelebt hatte, vom Vater, von seinem Zuhause, von der Schule und seiner Stadt, was er eben noch wusste. Die drei Herren waren schon in den Schlaf gesunken und Bastian erzählte immer noch. Es wunderte ihn, dass Atreo so großes Interesse gerade fürs Alltäglichste hatte.